Ja, vielen Dank für die Einladung. Mal sehen, ob ich die Hoffnung erfüllen kann. Ich werde eher Fragen aufwerfen oder es versuchen. Ich nenne mal gleich welche vorweg. Also es wird darum gehen, oder eine Frage ist, ist Naturanschauung objektiv oder ist sie politisch und gesellschaftlich bedingt? Und kann es eine materialistische Naturphilosophie geben, die die Erkenntnis der Naturwissenschaften begreift und synthetisiert? Und inwiefern kann ein materialistischer Naturbegriff politisiert werden oder als sozusagen politisches Feld benutzt werden? Das, was jetzt folgt, ist eher ein Work in Progress. Also es gibt eher noch nicht die Antworten auf die Fragen, aber einige Überlegungen dazu, die ich gerne vorstellen will. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich mich dann vorher hier eingeladen zu sein, die Gelegenheit dazu haben. Ich gehe das im Wesentlichen so in vier Teilen irgendwie an. Eine Einleitung ein bisschen. Und dann mache ich einen historischen Spaziergang über die französischen Materialisten, Engels und dann noch zu einem berühmten Rätekommunisten mit dem lustigen Namen Paneke. Ich werde den historischen Spaziergang nicht so ausführlich machen und versuchen dann mehr über die systematische Betrachtung, quasi strukturelle und inhaltliche Analogien zwischen Gesellschaftsordnung und Naturvorstellung zu machen. Und etwas mehr über vielleicht die gegenwärtigen Naturvorstellungen versuchen zu sprechen. Und dann werde ich das nochmal versuchen zusammenzufassen und ein Stück weit auf die praktischen Überlegungen kommen, um dann die Diskussion zu eröffnen. Also eigentlich davon angefangen, dass in jeder historischen Epoche Gesellschaften Vorstellungen von sich selbst und von der Natur hervorbringen. In diesen Vorstellungen schlagen sich die ökonomischen Bedingungen und Machtverhältnisse einer Gesellschaft und ihrer herrschenden Klasse nieder und werden in den Ideen, die sich die Menschen von sich selbst machen, gespiegelt. Also in Marx' Worten, die herrschenden Ideen einer Epoche sind die Ideen der herrschenden Klasse. Und sie drücken nicht nur die herrschenden Verhältnisse aus, sondern sie dienen auch der ideologischen Verdoppelung und Rechtfertigung eben dieser Verhältnisse. Also in dem Sinne sind sie nicht politisch neutral. Die Vorstellungen und Ideen über die Natur betreffen letztlich nicht nur die äußere Natur, sondern auch die innere Natur des Menschen. Auch diese Vorstellungen sind nicht nur historisch und vergänglich, sie dienen zugleich den Interessen der Herrschenden, indem sie die Bedingungen ihrer Macht rechtfertigen oder als unabänderliche darstellen. Die mittelalterlichen Vorstellungen von der hierarchischen Ordnung des Himmels, von Gott, Seraphim, Cherubim, Erzengeln, Engeln und der Natur, Pflanzen, Tiere, Mensch, spiegelt die Ständeordnung wider und rechtfertigt diese quasi als Gottgegebene. Die Veränderungen des Naturbegriffs und die Entwicklung der Naturwissenschaft seit dem Ende des Mittelalters sind Ausdruck der gesellschaftlichen und ökonomischen Veränderungen. Der Handel und die entstehende und aufstrebende Bourgeoisie benötigten exakte und wohldefinierte analytische Methoden und genaueres Wissen über die Früchte des Bodens und die Techniken, um diese auszubeuten und zu bearbeiten. Ebenso wuchs das Interesse von Staaten, die mit der Erfindung des Schießpulvers ballistischer Berechnungen bedurften und sich langsam hin zu Massenverwaltungseinrichtungen entwickelten, was wiederum Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung erforderlich machte. Also einige Beispiele sind hier die Entstehung der Nautik, der Navigation, des Schiffsbaus sowie die Kriegsführung, die Berechnung eben ballistischer Flugbahnen von Geschossen, schließlich die Entstehung der Wahrscheinlichkeitsrechnung, die besonders im Zusammenhang mit der Einführung massenhafter Pockenimpfungen in Frankreich im 18. Jahrhundert entwickelt wurde. Und hier habe ich nochmal ein Zitat von dem Rätekommunisten Paneke. Die Naturanschauung der Bibel und der überlieferten Religion gehört zur primitiven Produktionsweise der dem Selbstbedarf dienenden Landwirtschaft unter der Oberherrschaft eines in der Ferne unbeschränkt regierenden Despoten. Die Naturanschauung der emporkommenden Bourgeoisie mit ihren Naturgesetzen, die die Erscheinungen beherrschen, gehört zu der neuen Ordnung in Staat und Gesellschaft, wo auch an die Stelle der Willkür des Despoten die Herrschaft des für alle unbedingt geltenden Gesetzes getreten ist. Also eigentlich habe ich viele Gedanken bei Paneke wiedergefunden. Das ist ein Buch, in dem er sich mit Lenins Schrift über den Materialismus und der Bürokritizismus auseinandersetzt. Sehr, sehr lesenswert ist und da eigentlich sehr klar über die materialistische Naturbetrachtung oder Naturbegriff spricht. Aber wenn man sagt, herrschende Naturvorstellung und Naturphilosophie als Ideen der jeweils historisch herrschenden Klasse aufzufassen, bedeutet das nicht, dass stets alle diese Vorstellungen über Natur immer identisch waren mit dem Interesse der Herrschaft. Wissenschaftler und Philosophen handelten nicht immer im Interesse der Herrschaftssicherung oder des Warenhandels. Viele zielten auf Reformen der wissenschaftlichen Paradigmen und einige sogar auf soziale Revolutionen und verbanden die Kritik an den Wissenschaften mit politischen Absichten. Die Materialisten im Jahrhundert vor der Französischen Revolution sind hier ein besonders interessantes Beispiel für diese auf die politische Ordnung zielende Kritik. Und deswegen will ich das als Beispiel anführen. Dieser Umbruch in der Naturvorstellung, den Pannekoek beschreibt, der beginnt ja eigentlich dann mit der frühen Neuzeit. Wir finden schon bei Galilei die Vorstellung, dass die Natur selbst in der Sprache der Mathematik geschrieben ist. Also dass die Natur Mathematik ist, die wir durch Experimente und Naturbetrachtung quasi wieder herausziehen können. Und das heißt, in dem Moment, wo wir die Naturerscheinungen mathematisch beschreiben, wir nicht einfach Hilfsformen haben, die Natur zu beschreiben, sondern die wirkliche Wahrheit der Natur selbst. Das ist im Grunde schon ein ganz starker Hang zum Formalismus, der sich in den Naturwissenschaften weiter fortgesetzt hat. Bei den Materialisten tritt eigentlich dieser krasse mathematische Formalismus wieder ein Stück weit zurück. Und es geht um ein Wort, was ich gar nicht so oft verwende, aber um Totalität. Und inwiefern, das versuche ich jetzt nochmal auszuführen. Die Situation im 18. Jahrhundert im Ancien Regime für die Naturbetrachtung war recht klar dominiert durch die Jesuiten und Katholiken in der Pariser Akademie, Universitäten, die Zensur ausgeübt haben. Sie waren mehr und mehr von Descartes letztlich beeinflusst, weil Descartes Naturbetrachtung und Descartes Dualismus von Leib und Seele ihnen ganz gut zu Pass kam und hatten damit eigentlich schon mehr und mehr vom Rationalismus gekostet. Aber auch haben mit Descartes eine Unterstützung gehabt, ihren Leib-Seele-Dualismus zu verteidigen und zu festigen. Und alles, was da nicht hineinpasste, wurde dann besonders gerne auf den Stufen des Parlaments verbrannt, was natürlich die Materialisten, um die es jetzt geht, Lemaître, Diderot und D'Holbach, von denen wurden dann natürlich einige Bücher verbrannt, was dann eigentlich nur die Auflage der illegalen Schriften gesteigert hat. Also der erste Lemaître war so die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts, Doktor und philosophisches Enfant terrible. Diderot ist am bekanntesten als Herausgeber der Encyclopédie, auch überzeugter Materialist. Und D'Holbach hat auch an der Enzyklopädie mitgearbeitet und hat vor allem clandestin Bücher geschrieben und veröffentlicht. Der führte es irgendwie so ein Doppelleben, war unterhielt in Paris einen Salon, in dem sich die Enzyklopädisten und radikalen Aufklärer trafen und schrieb heimlich materialistische Angriffe gegen die Kirche, die er aber so sehr verschwieg, dass selbst seine engsten Freunde nicht Bescheid wussten. Und das war noch nach seiner Beerdigung, dass die sich dann gegenseitig angeguckt haben und dann erst verstanden haben, dass sie das alle eigentlich vermutet hatten, aber nie gewagt hatten, darüber zu sprechen. Die zentralen Ideen sind, also der Mensch oder das menschliche Wesen ist ein Produkt der Natur und nicht von einem äußeren Gott geschaffen. Die Einheit von Körper und Seele, das heißt, der Körper beeinflusst genauso die Seele und den Geist und die Denkfähigkeit, wie die Seele den Körper koordiniert und bestimmt. Und das ist das Entscheidende, weil sie nur eine Substanz, die Materie, annehmen, aus der sowohl beide Qualitäten, also die körperliche und die seelische Qualität, entstehen. Gibt es keine Herrschaft, keine Vorherrschaft der Seele über den Leib. Sie legen vor allem Wert auf die Wechselbeziehung. Und wenn es um aus der Medizin genommenen Beispiele geht, dann würde man das so psychosomatische Fälle sind das allerhand. Und sie versuchen aufzuzeigen, dass die offizielle Doktrin, dass die Seele über den Körper herrscht, doch in Wahrheit nicht stimmt, sondern der Körper genauso wieder zurückwirkt auf die Seele. In der Entwicklung ihres Materiebegriffs besteht eben alles aus Materie, nur die Form der Organisation der Materie variiert. Die Materie im Tier ist bereits höher organisiert als in der Pflanze und kann fühlen und sich koordinieren und erhält im Menschen eine so hohe Organisationsform, dass die Materie als das, was wir als Geist kennen, in der Lage ist, zu denken, zu erinnern und über sich selbst zu reflektieren. Also auch das Denken ist eine Qualität der Materie in einem genügend hohen Stadium der Organisation. Und das ist natürlich der entscheidende Punkt, wo sie versuchen, den Begriff des Menschen von jedem Rest von Religiosität zu befreien oder von Gott, indem sie sagen, nein, also das Denken oder der Wille ist keine Qualität, die irgendwie von außen kommt, sondern das ist dieser physische Leib eben. Und das Weitere, was sie damit hineinbringen, ist, dass der Leib samt Denkfähigkeit weil sie vor allem ein abhängiges, ein bedürftiges Wesen ist und dadurch von den Bedingungen, unter denen er lebt, abhängt. Das heißt, auch da richten sie sich stark gegen die Kirche, gegen die katholische Theologie, die sagt, der Mensch hat einen freien Willen und also können wir den Sünder bestrafen, denn er hätte sich ja anders entscheiden können. Da sagen die Materialisten, nein, so frei ist der Wille nicht. Die Menschen können nicht anders als entsprechend ihren Bedürfnissen handeln. Es gilt nicht, den Sünder zu bestrafen, sondern es gilt, den Staatschef oder König zu bestrafen, wenn er die Gesellschaft nicht anders einrichten kann, als dass Menschen so leben, wie sie leben und daher nicht anders handeln können. Und das ist der Punkt, wo es bei ihnen quasi unmittelbar aus der materialistischen Philosophie heraus politisch wird. Das ist zum einen Angriffe auf die Kirche, wo sie versuchen, die Wissenschaft und die wissenschaftliche philosophisch-materialistische Naturbetrachtung nicht nur gegen die Religion in Stellung zu bringen, sondern so zu formulieren, dass überhaupt gar kein Raum mehr für Religion, religiösen Aberglauben übrig bleibt. Und das ist der Anspruch, wo sie sagen, nein, wir versuchen die Welt als Totalität zu erfassen und nicht einen Bereich auszusparen. Und das andere, dieser Begriff vom menschlichen Wesen als Bedürftiges, das eben durch die bei ihnen noch materiellen Lebensbedingungen bestimmt ist und dass sie gegen die kirchliche Autorität wenden und dann eben auch sagen, nach ihrer Philosophie, wenn es zu einem Aufstand kommt und zu einer Umstürzung der politischen Verhältnisse, dann ist das offensichtlich notwendig, weil die Menschen eben so handeln, wie sie qua Natur müssen. Also da findet man dann tatsächlich in der materialistischen Philosophie bei den dreien schon so vorweggenommene Rechtfertigung der Französischen Revolution. In dieser Gesamtbeschau finde ich die deswegen interessant. Sie sind nicht die ersten Materialisten gewesen. Sie sind, was manche politische Konsequenzen anging, auch nicht die radikalsten gewesen. Aber sie sind die gewesen, wo man dieses explizite Instellungbringen der Naturbetrachtung, des Naturbegriffs gegen die herrschende politische Ordnung am deutlichsten und am gezieltesten im Grunde findet. Die rationalistische Naturbetrachtung, die ohne Religion auskommt, hat sich dann in der Folge bekanntlich durchgesetzt. Und heute brauchen wir die Hypothese Gott nicht mehr, um die Natur zu untersuchen und zu beschreiben. Aber mit der Französischen Revolution wurden nicht alle Implikationen und alle Ideen der französischen Materialisten umgesetzt. Die aufkommende bürgerliche Gesellschaft, zu der passte die materialistische Philosophie vor der Französischen Revolution ganz gut. Mit dem Zitat gesehen, für den Warenhandel und die Warenproduktion war eine rationalistische, auf Naturgesetzen aufbauende Naturbetrachtung wesentlich dienlicher als eine religiöse, von Wundern und einem despotischen, allmächtigen Gott sprechende. Und das andere war natürlich auch, dass die aufgrund der bürgerlichen Klasse dieses philosophische Beiwerk ganz gut gegen die Vormacht der Kirche brauchen konnte. Insofern konnten zu der Zeit quasi materialistische Anschauungen und Klassenauseinandersetzungen der bürgerlichen Handelsklasse, die auftrat, ganz gut miteinander auskommen oder sich verschwistern. Aber der Materialismus hat die bürgerliche Weltanschauung nur so lange beherrscht, wie sie glauben konnte, mit ihrer Ordnung, der Ordnung von Eigentum, Freiheit, Wettbewerb und Produktivkraftentwicklung, die praktischen Probleme zu lösen. Als dies, also diese Aussicht, die Probleme zu lösen, aussichtslos wurde, suchte die bürgerliche Klasse wieder Zuflucht in Spiritismus und anderen Strömungen, die die Macht des Geistes wieder überhöhten und höher als die Materie, das Irdische, ansahen. Im Grunde mit dem ausgehenden 19. Jahrhundert nimmt das zu und findet dann deutlichen Ausdruck letztlich in Mach ist vielleicht ein Begriff und dann spätestens dem Positivismus. So, jetzt komme ich zum zweiten Materialisten, zu Engels. Das ist so in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts, dann plötzlich sich nochmal der Naturwissenschaft zuwendet, die Idee hat, die verschiedenen Inhalte naturwissenschaftlicher Disziplinen vom Standpunkt einer materialistisch-dialektischen Philosophie aus zusammenzubringen. Und er macht das erstmal mit so einer Rückschau der Entwicklung der Naturwissenschaften seit Kopernikus, seit der Neuzeit, und legt dabei den Schwerpunkt auf die Begriffe der Veränderbarkeit der Natur, darauf, wie ihr statischer, von Gott geschaffener Charakter zunehmend kritisiert wurde und zunehmend dynamisiert wurde. Ich meine, das Prinzip ist eigentlich relativ klar, finde ich dann bei Engels. Ihm geht es darum, die zu zweiten Natur geronnenen gesellschaftlichen Verhältnisse umzuwerfen, das heißt dort eine Veränderung zu erreichen. Und ebenso schaut er auf die Naturbetrachtung, die Geschichte der Naturwissenschaften. Auch da legt er den Fokus darauf, wo wird das Veränderliche, davon geht er aus, zunehmend seiner Veränderlichkeit überführt. Und da sind dann die entscheidenden Punkte, um die Beispiele zu nennen, nur, also das Sonnensystem, das mit der Nebular-These dann seit Kant war der Erste, der darauf kam, aber es wurde deutlich später dann weiterentwickelt. Gezeigt wurde, dass im Grunde dieses Sonnensystem auch entstanden ist aus einzelnen Staubkörnchen und nicht zeitlos und ewig ist. Und dann natürlich mit Darwin, dass auch die Arten der Lebewesen nicht statisch sind, sondern entstanden und ihr Entstehen und ihr Verändern nachvollziehbar ist, nämlich dass sie entsprechend ihren Lebensumgebungen. Also das ist das entscheidende Kriterium für Engels, die Frage, wiefern eine Naturbetrachtung, eine Naturanschauung eben die Entstehung und Veränderung von Naturphänomenen begreifen kann. Hier kritisierte dann zum Beispiel Newton eben sehr scharf, der zwar ein gelungenes Modell jetzt erstmal der Himmelsmechanik geschaffen hat, indem er die Mechanik auf die Himmelskörper übertragen hat, aber hier überhaupt gar keine Veränderung oder Entstehung mehr begreift, sondern das Zustandekommen des Sonnensystems dann einfach wieder Gott als ersten Beweger überlässt. Zu den französischen oder mechanischen Materialisten, die ich gerade ausgeführt habe, sagt Engels dann auch noch einiges. Von denen hat er einiges übernommen, kritisiert sie aber eben scharf für ihren Determinismus. Und das macht er als quasi deutlichen Schritt gegenüber die Dialektik und den Versuch einer dialektisch-materialistischen Vorstellung von der Natur entgegen. Und das ist auch, könnte man sagen, der entscheidende Fortschritt, den er bringt. Da gibt es natürlich dieses hübsche Beispiel, was Engels bringt über die Dialektik in der Natur, also das Samenkorn, was sich dann in die Pflanze entwickelt und in einen anderen Zustand übergeht und dann wieder zum Samenkorn wird. Das kann man ganz nett als Bebilderung nehmen. Fast noch stärker wird die Bedeutung der Dialektik, die er anführt, Verhältnis von Notwendigkeit und Zufall. Für die französischen Materialisten war alles notwendig, das heißt, alles war bedingt, selbst irgendwie das Wasser, was in dieser Flasche irgendwie jetzt herumtropft. Sie meinen, man muss nur sozusagen diese Bedingtheit und Determiniertheit noch genauer verstehen und dann löst sich jedes Phänomen von Zufall auf. Und das Prinzip oder den Gedanken, den Engels dem entgegenhält, ist eigentlich der, dass sozusagen die Notwendigkeit aus dem Zufall entsteht. Also diese einzelnen Wassertropfen sind erstmal zufällig. In ihrer Gesamtheit formen sie dann aber eine Notwendigkeit, die sich wiederum verstandesmäßig erkennen lässt. Weitere Beispiele von Dialektik sind dann Qualität und Quantität bei ihm. Also noch dann kurz abschließend zu Engels. Die grundlegende Idee bei ihm ist also, dass Natur Materie in Bewegung ist und dass beides also untrennbar ist. Also Materie kann nicht ohne Bewegung sein, so wenig wie Bewegung sein kann, ohne dass sich etwas bewegt, also Materie sich bewegt. Die Formen der Materie oder der Bewegung von Materie können dabei höchst unterschiedlich sein. Angefangen von der Mechanik, der Wärme, der Elektrizität, über das Leben, die Chemie bis hin zum Denken. Also auch Denken ist bei ihm eine Qualität, eine Eigenschaft der Materie in Bewegung. Und eben dieses sind die Untersuchungsgegenstände der verschiedenen Wissenschaften. Mechanik, Wärmelehre, Elektrizität und Chemie. Soweit zu Engels. Und jetzt vielleicht noch knapp zum berühmten Rätekommunisten mit dem lustigen Namen Banneke. Banneke kontrastiert nochmal stärker den bürgerlichen Materialismus und den historischen Materialismus und hebt historischen Materialismus eben nochmal stärker hervor. Im bürgerlichen ging es um die Materie, um die Notwendigkeiten der Materie. Alles war durch die Materie bedingt. Und der historische Materialismus sagt jetzt, nein, also noch viel mehr als die Materie, es ist die Gesellschaft, durch die alles bedingt ist. Und zur Naturgesetzlichkeit wollte ich noch ein paar Sachen zitieren, weil das mir wichtig erscheint für gleich, für den Teil, wo es systematisch nochmal um Analogien, Gesellschaft und Naturbetrachtung geht. Also der historische Materialismus muss in den Gebilden der Wissenschaft, in den Begriffen, den Substanzen, den Naturgesetzen, den Kräften, mögen sie auch als Naturstoff gebildet sein, vor allem die Geschöpfe der menschlichen Geistesarbeit sehen. Dagegen betrachtet der bürgerliche Materialismus vom Standpunkt des Naturforschers aus all dies als zur Natur gehörend, durch die Wissenschaft bloß entdeckt und ans Licht gezogen. Die Naturforscher betrachten durchweg die unveränderliche Substanz, die Materie, die Energie, die Elektrizität, die Schwerkraft, den Weltäther, das Gravitationsgesetz als die Grundelemente der Welt selbst, die Wirklichkeit, die es zu erforschen gilt. Vom Standpunkt des historischen Materialismus sind sie die Produkte, die die schaffende Gehirnarbeit aus dem Stoff der Naturerscheinungen formiert. Noch ein Zitat. Das Gesetz, also das Naturgesetz, ist der Inbegriff aller der verwickelten Erscheinungen, aus denen das menschliche Denken es abstrahiert. Die Formel, die die Beschleunigung jedes Partikelchens mit seinem Ort unter den anderen Massen im Raum verbindet, besagt in kurzer Form genau dasselbe wie eine Beschreibung aller verwickelten Bewegungen der Körper. Die Anziehungskraft als ein besonderes Etwas, das die bewegenden Körper lenkt, besteht nicht in der Natur, sondern nur in unserem Kopf. Sie hat ebenso wenig eine besondere Existenz in der Außenwelt als Vorschrift oder spezielle Eigenschaft, wie etwa das Gesetz der Brechung, das in der Form einer Eigenschaft der Lichtstrahlen oder einer Vorschrift für sie doch nur eine mathematische Konsequenz der Lichtgeschwindigkeit ist. Also nochmal, um den Kontrast oder diese Veränderung deutlich zu machen. Also bei, lassen wir das mittelalterliche Naturbild nochmal weg. Also das ist sozusagen davor. Einsteigend mit Galilei und der Vorstellung, dass die Natur selbst in der Sprache der Mathematik geschrieben ist. Und wir dann, wenn wir eine mathematische Formel aus Naturphänomenen herausgezogen haben, dann selbst die Wahrheit dieser Natur haben, quasi das Verhalten, die Bewegung der Körper genau so haben, wie sie tatsächlich stattfinden. Also bei Galilei ist das keine Abstraktion, sondern die Körper bewegen sich wirklich genau so, wie wir sie berechnen können. Über die französischen Materialisten, die sagen, na, so ganz genau können wir das zwar alles noch nicht ausdrücken, aber in Wahrheit ist es so, das ist alles determiniert. Jedes kleinste Reiskorn, jedes Staubkorn muss genau so fliegen, wie es fliegt. Und wenn wir noch genauer hinschauen könnten, dann könnten wir es alles in seiner Notwendigkeit beschreiben und dann gäbe es für uns keinen Zufall mehr. Dann würde der Würfel fallen und wir wüssten genau, wie er fällt. Und dann fand ich mit Engels und Pannekoek, und hier sind sie beide sehr nah, wird der Zufall wieder hineingebracht. Der Würfel fällt zufällig oder die Staubkörner fliegen zufällig. In ihrer Gesamtheit dieser Staubkörner, ja, ich finde den Übergang eigentlich immer schwierig, wie man aus dem Zufall dann zu der Notwendigkeit kommt. Es gibt ein Beispiel dafür, ist ganz hübsch, das ist der Gasdruck, also die Gasgesetze da. Wurde da das Verhältnis des Zufalls, der auf einmal hineinkommt, ganz gut sichtbar. Also wir haben eine Box, da drin ist Gas und diese Gasmoleküle fliegen da irgendwie wild herum und das ist alles ziemlich zufällig. Und wenn wir uns jetzt angucken, wenn wir eine Sekunde lang einen Quadratzentimeter Fläche dieser Box betrachten, dann stoßen da so oft Moleküle an wie, ich glaube die Zahl hat 23 Stellen, also wahnsinnig viele Moleküle fliegen da pro Sekunde dran. Und das bildet den Gasdruck gegen diese Box. Welches Molekül jetzt wann da wie dran fliegt, das ist völlig zufällig. Aber in ihrer Gesamtheit dieser Bewegungen findet das so oft statt, dass ein quasi gleichmäßiger Gasdruck entsteht. So ist ein Stück weit, wie sich die Zufall und Notwendigkeit verbinden. Es gibt dann noch so andere Bilder, die auch ganz schön sind. Das ist so eine, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Gaußsche Normalverteilung. Kann man sich im Grunde vorstellen, also ein Brett mit ganz vielen Nägeln drin. Und die sind wie so eine Pyramide aufgebaut. Wenn ich oben ein Reiskorn drauf fallen lasse, dann fällt das entweder nach links oder nach rechts. Und das ist völlig zufällig, in welche Richtung es fällt. Und wenn ich das ganz oft mache, dann bildet sich unten drunter ein genau so förmiger Haufen. Und diese ganzen zufälligen Entscheidungen, links oder rechts, die fügen sich am Ende zu so einer schönen Ordnung. In diesem Sinne kommen Zufall und Notwendigkeit hinein. Und jetzt in den materialistischen Naturbegriff. Bei Pannekoek, und deswegen wegen dieses Zitat, der fasst es auf einmal sehr deutlich, das Gesetz, dass das am Ende so aussieht, ist nichts, was in der Natur ist. Nicht wie bei Galilei. Es ist auch nichts, was nach absoluter Notwendigkeit in jedem einzelnen Fall eben dieses Reiskorn so oder so fällt, wie bei den französischen Materialisten, sondern in diesem Zusammenspiel von Zufall und Notwendigkeit. Und dass wir dann eine solche gaußsche Normalverteilung daraus machen oder ein Gasdruckgesetz, das ist unsere menschliche Kopfarbeit, die selber gesellschaftlich und ökonomisch bedingt ist. Das ist quasi die Arbeitsleistung, die wir Menschen heranbringen, die selber wieder durch die und dann im nämlich viel wichtigeren historisch-gesellschaftlich-ökonomischen Bedingungen bedingt ist. Wichtiger als die rein materiellen, dass wir halt irgendwie einen Körper haben, durch den irgendwie Blut zirkuliert. Wichtiger als das, das war nämlich den französischen Materialisten recht wichtig. Wichtiger als das, wie der Blutdruck in unseren Venen pulsiert, ist für unser Denken und die Form, die es annimmt, die Frage, in welchen gesellschaftlichen Verhältnissen wir leben. Noch ein Zitat dazu. Und wenn nun die modernen Physiker dieses Weltbilds als die wahre, wirkliche Welt hinter den Erscheinungen betrachten, also das Weltbild der Naturgesetze, die an die Stelle der alten Newtonschen Kraftwelt zu treten hat, so gilt für beide die gleiche Kritik. Beide sind eine abstrakte, gedankliche Zusammenfassung der Erscheinungen, wobei die moderne die bessere ist. In diesem Beispiel geht es um bestimmte Diskussionen um die Mildmechanik oder die Gravität, das erspare ich euch jetzt mal. Die zweckmäßigere und deshalb richtigere ist, also die moderne Fassung der Gravität, weil sie trotz der verwickelten Mathematik grundsätzlich einfacher gebaut ist und noch einige Erscheinungen richtig darstellt, die die Newtonsche Anziehungstheorie unerklärt lassen musste. Naja, also es geht nicht mal um die wahre Wirklichkeit. Da kann man sich eigentlich fragen, ob das, was Pannekoek sagt, so befriedigend ist. Es geht letztlich dann wiederum darum, dass die Fassung und Beschreibung der Naturphänomene in Naturgesetzen und mathematischen Ausdrücken ja schlichter sein soll. Und dadurch zeigt sie sich als bessere. Auch hier haben wir ein schönes Beispiel, um das ptolemäische Weltbild zur Navigation auf dem Mittelmeer super funktioniert. Das reichte völlig aus. Man konnte mit dem auch die Stellung aller Planeten berechnen. Man brauchte dafür aber, ich glaube, 74 Kreise. Also sozusagen die Planeten rotieren irgendwie um die Erde und rotieren nochmal auf einzelnen Kreisen und nochmal auf kleinen Extrakreisen, damit man die komplizierte Bewegung irgendwie abbilden konnte. Und das kopernikanische Weltbild ist einfach schlichter. Das ist überzeugt auf eine Art. Das ist ein Stück weit nochmal ein Kriterium, was er hier anführt. Letztlich ist es ein sehr pragmatischer Gesichtspunkt. Das ist vielleicht nicht ganz unproblematisch, weil als Kriterium dafür, dass es das eben richtiger oder genauso richtig wie das alte Bild beschreibt, hatten wir das Experiment und die Vorhersage. Also beides möglicherweise liefern die gleich gute Vorhersagen. Dann würden wir sagen, okay, beide scheinen uns korrekt. Und dann könnten wir uns für das eine entscheiden, weil es schlichter ist, sozusagen mit weniger Sätzen auskommt. Und da ist Pannekoek in dem Punkt, dass er dieses Kriterium anführt, vielleicht nicht mehr Materialist als ein Positivist, auch Materialist ist dann, oder erster Positivist. So, das war jetzt eigentlich schon das Ende des historischen Spaziergangs. Was mit Pannekoek fast zeitgleich kommt, ist dann der Positivismus. Mit dem ausgehenden 19. Jahrhundert, dem Beginn des 20. Jahrhunderts gerät die Physik in eine tiefe Krise und dann kommt auch die Mathematik in eine tiefe Krise. Und die Lösung ist die positivistische, antimetaphysische, pragmatische. Es geht nicht mehr darum, Zwecke in der Natur zu finden oder zu sehen. Es geht nicht um die Erklärung, es geht nur um Beschreibung. Es geht nicht um die Totalität, es geht um Trennung und Isolierung von Phänomenen. Und es geht nur darum, eben nach dem Prinzip des Experimentierens verifizier- und falsifizierbare Aussagen aufzustellen und diese zu überprüfen. Um den Inhalt geht es dann erstmal gar nicht, dafür gibt es kein Kriterium. Aufgestellt hatte das dieses Prinzip des Falsifizierens und Verifizierens, dieses Empirismus, das hatte Mach als einer der ersten so deutlich eingebracht in diesem Umbruch, in dieser Veränderungsphase. Er selber ist ein Beispiel dafür, dass sein strenges empiristisches Prinzip nicht vor großen Fehleinschätzungen feit. Also es ist die Frage, ob dieses Prinzip überhaupt sonderlich besser gegen Irrtümer hilft als Metaphysik. Ich habe versucht, sozusagen knapp zu skizzieren, wie sich die Naturbetrachtungen verändert haben mit der Neuzeit und dem Laufe der Neuzeit und wie auch die materialistischen Naturbetrachtungen noch einmal verändert wurden, auch gereift sind quasi in dieser Zeit. Seit Pannekoek habe ich keine ernsthaften Versuche mehr gefunden, sich als Materialist, historisch-dialektisch-materialistisch mit der Naturbetrachtung eingehender auseinanderzusetzen. Ich hatte ja erst gedacht, dass die DDR ja mit Marx und Engels da irgendwie ja wunderbare Größen hatte und das haben sie ja sicher irgendwie dann als staatliches, naturwissenschaftliches Programm versucht, das irgendwie zu überprüfen und auszubauen. Pustekuchen. Engels Naturdialektik wurde als Allgemeinbildung aufgefasst. Das wollte man von einem Physiker in der DDR wissen, dass er das irgendwie auf dem Schirm hat. Gemacht haben die dort aber genau dasselbe, was sie im Westen auch gemacht haben. Also Engels Naturdialektik ist dann irgendwie so ein Randthema, was halt mal philosophisch betrachtet wird. Aber die praktische Arbeit der Naturwissenschaften, damit hatte das überhaupt nichts zu tun, obwohl man das so als allgemein und ganz gern wissen wollte. Und jetzt nochmal ausgehend von dem Gedanken, den ich ganz am Anfang gestellt hatte, dass also die herrschenden Vorstellungen von der Gesellschaft, also die Vorstellungen der herrschenden Klasse von der Gesellschaft aufgefasst werden können und die herrschenden Naturvorstellungen, in Analogie dazu eben auch als Vorstellung der herrschenden Klasse oder der herrschenden Ordnung von der Natur. Zunächst möchte ich so ein paar inhaltliche Punkte zum Warmwerden nennen und dann geht es um die strukturellen Analogien. Bekannt sind die Fälle, in denen ein gesellschaftliches Phänomen mit naturwissenschaftlichen Methoden als Naturphänomen erklärt wird. Fälle, in denen soziale Fragen und Probleme als vermeintliche, natürliche Tatsachen dargestellt werden. In diesen Fällen werden naturwissenschaftliche Methoden zur Untersuchung auf soziale Phänomene übertragen. Also Neurowissenschaften, wo Sozialverhalten mit Genen oder den Eigenschaften des Gehirns erklärt wird, Rassentheorien etc. etc. Diese Fälle werden oft als inadäquat kritisiert, weil hier die Grenzen zwischen den Sozialwissenschaften und den Naturwissenschaften überschritten werden. Ich meine aber, das Problem ist nicht nur, dass sie inadäquat sind, also Sozialverhalten mit Biologie zu erklären, sondern wenn das jemand macht, dann ist auch die Auffassung von der Biologie selber schon inadäquat. Bevor eine Methode aus den Naturwissenschaften als Konzept auf gesellschaftliche Zusammenhänge übertragen wird, müssen diese Methoden und Konzepte ja zunächst entwickelt werden. Und beim Entstehen dieser Methoden und Konzepte, bei dem Entstehen der Naturvorstellungen, werden bereits gesellschaftliche Ordnung und gesellschaftliche Prinzipien auf die Natur übertragen. Also fürs Beispiel der mittelalterlichen Gesellschaft, wenn also erklärt wird, die Gesellschaft ist in Stände aufgeteilt, so wie die Natur ja auch Mensch, Tier und Pflanze vorsieht, dann ist das Problem beginnt nicht erst da, wo die Ständeordnung mit Verweis auf die Natur gerechtfertigt wird, sondern das Problem beginnt ja schon da, wo die Natur quasi gemäß Ständeordnung formt ist. So, und das ist ein Teil im Kerngedanke, um den es mir geht, und versuche jetzt noch weiter zu erläutern. Das Problem ist also ein doppeltes. Zunächst wird Natur nach den Eigenschaften der Gesellschaft betrachtet und begriffen und erklärt, um dann das so gewonnene Naturbild wieder auf einen Ausschnitt, auf ein Phänomen der menschlichen Gesellschaft zu übertragen. Das Beispiel mit der mittelalterlichen Hierarchie, dann das Beispiel, was für die französischen Materialisten wichtig war, die göttliche Seele, der freie Wille, die mit dem freien Willen einhergehende Verantwortlichkeit für die Taten und Sünden. Auch hier wird das Prinzip, dass die geistige Arbeit höher angesehen wird als körperliche Arbeit, aus der Gesellschaft auf die Natur übertragen. Dann wird gesagt, in der Natur ist Leib und Seele getrennt und folglich herrscht dann die Seele über den Leib. Dann kann ich natürlich wiederum die Trennung von Kopf- und Handarbeit mit Verweis auf die so geprägte Natur rechtfertigen. Das Problem ist aber schon, dass quasi dieses Naturbild eben schon aus dieser gesellschaftlichen Ordnung heraus entstanden ist, schon deswegen falsch ist. Und wenn Neurologen das Sozialverhalten mit irgendwelchen Gehirnströmen erklären wollen oder wenn in der Rassenlehre Schädelformen untersucht wurden, dann ist nicht die Übertragung von angeblich naturwissenschaftlichen Methoden zur Erklärung sozialen Verhaltens inadäquat. Es ist vielmehr der Begriff vom menschlichen Gehirn, Schädel, Denken, Leib und Seele, der dem ganzen Vorgehen zugrunde liegt, schon völlig falsch. Und ich meine, das Gleiche haben wir natürlich, wenn die Geschlechterrollen biologisiert werden. Das Problem fängt nicht erst da an, wo gesellschaftliche Geschlechterrollen biologisiert werden und als quasi natürlich erklärt werden, sondern dann ist die ganze Vorstellung von der Natur des Menschen schon völlig falsch, die sozusagen angeblich für sowas in Stellung gebracht werden kann. Und dann scheinen die ganzen Begriffe von Leben, Körper und ziemlich schräg zu sein. Und sie sind quasi nicht nur in diesem einen Fall, wo sie hergenommen werden, um gesellschaftliche und soziale Phänomene zu biologisieren, problematisch, sondern sie scheinen an sich schon unbrauchbar zu sein. Und es gibt ja noch eine ganze Reihe von weiteren Beispielen, wie bestimmte Begriffe in den Wissenschaften von ganz bestimmten gesellschaftlichen Ordnungen beeinflusst wurden. Teilweise größere Phänomene, teilweise einzelne kleine, wo es mitunter halt völlig klar ist, wie die politischen Absichten waren, weshalb ein Begriff so und so geformt wurde. Also die ganze Gegenüberstellung von zivilisierter, unzivilisierter und wilder Natur des Menschen kann man nicht davon ablösen, dass sie in einer Zeit entstanden ist, als der Staat als Garant eines zivilisierten Umgangs unterstrichen werden sollte. Kleines, aber sehr sprechendes Beispiel. Der Biologe Carlinet hat die Einteilung der Tiere neu gemacht. Und das Neue bei ihm ist, dass er die Klasse der Säugetiere stärker abgrenzt und er nennt sie Mammalia. Und gleichzeitig hat er eine Kampagne unterstützt, dass reiche Frauen ihre Kinder selbst stillen sollen. Und er nennt er die Säugetiere nach der weiblichen Brust. Da kommen sozusagen politische Zwecke hinein, selbst in solche Benennungen von Klassen. Weitere Beispiele natürlich irgendwie mit Darwins Survival of the Fittest, eine sehr nahe Analogie zur kapitalistischen Gesellschaft hat und zur Konkurrenz im Liberalismus. Die sind Beispiele für bestimmte inhaltliche Vorstellungen von Natur, die auf Übertragungen von gesellschaftlichen Phänomenen auf die Natur, wie zum Beispiel bei der Konkurrenz oder auf bestimmte politische Interessen, wie mit dem Fall der Säugetiere-Benennung, zurückgehen. Und ich glaube, man findet da noch eine ganze Menge weiterer Fälle. Und jetzt werde ich noch weiter zu den strukturellen Analogien kommen. Jetzt geht es noch ein bisschen näher vielleicht und versuche zu skizzieren, was gegenwärtige Naturerfassungen sind. Also eine strukturelle Analogie würde ich darin sehen, dass wir von Naturgesetzen sprechen. Von Natur gefasst in ewigen Gesetzen, das ist die Frage, wie ewig sie sind, wie genau sie bestimmt sind und wie genau sie die Naturverhältnisse ordnen. Aber die Tatsache, dass von Naturgesetzen gesprochen wird, kann man, denke ich, in enger Analogie dazu sehen, dass die Gesellschaft selber nach Gesetzen geordnet sein soll. Und dieses historische Beispiel zeigt, dass die Vorstellung von der Naturgesetzlichkeit in dem Moment auftaucht, da eine ökonomische Klasse entsteht, die geordnete, kalkulierbare ökonomische Verfahrensformen fordert und braucht. In dem Moment taucht eben auch diese Naturgesetzlichkeit, die Vorstellung von der Gesetzlichkeit der Natur selber auf. Und wenn man sich dann, also dann habe ich versucht näher zu gucken, was denn dann eigentlich heute Naturgesetze sind. Und das ist alles eigentlich ziemlich tricky. Und im Grunde alles ziemlich inkohärent und gar nicht so klar rauszubekommen. Also wir hatten diese Gasmoleküle in unserer Box. Und die werden beherrscht durch ein Gesetz und genau so verhalten sie sich. Das wäre ungefähr die Vorstellung von Galilei oder der französischen Materialisten ein Stück weit noch. Bei Banneker gibt es diese Vorstellung schon nicht mehr. Und das ist auch nicht mehr die Vorstellung eigentlich der Physik, nicht mehr die Vorstellung der heutigen Naturwissenschaft, dass diese Dinge wirklich wie von einem Gesetz beherrscht sich bewegen, sondern, und das habe ich bei Schrödinger habe ich das ganz gut gefunden, der hat das recht klar über Naturgesetze geschrieben, greift den Positivismus an und beschreibt das im Grunde, es sind alles nur statistische Gesetze. Also nicht gesetzmäßige Verhaltensformen, die in diesen Dingen selber sind, nach denen sie sich verhalten, sondern letztlich sind es nur Erfahrungsschätze. Sind sozusagen statistisch gesehen durchgerechnet, verhält sich Gas halt meistens so und deswegen können wir das als Gasgesetz aufstellen oder statistisch gesehen verhalten Körper so und so und dann stellen wir den Erfahrungsschatz, der sagt uns quasi den Inhalt der Fallgesetze. Das ist im Grunde ein naturwissenschaftlicher Gesetzesbegriff, der überhaupt nichts mit dem Ausdruck Gesetz mehr zu tun hat, was wir aus der Juristerei kennen. Gleichzeitig habe ich in anderen Büchern aus den 70ern von Heisenberg, der nicht minder in vorderster Front Physiker war und Quantenmechaniker, wieder noch den alten Naturgesetzesbegriff gefunden, der davon spricht, dass irgendein Gesetz in der Natur regiert und wirkt. Es gibt die Natur und daneben noch das Naturgesetz und entsprechend dem Wirken der Macht dieses Gesetzes verhält sich die Natur. Also diese alte Vorstellung gibt den Geist und der beherrscht den Körper und der Körper verhält sich wie der Geist, wie der Gott es vorgegeben hat, so verhält sich die Natur. Also mal findet man das, mal das. Es ist ein bisschen schwammig, sobald die Naturwissenschaftler, also bei dem, das, was ich gefunden habe, und Heisenberg und Schrödinger gehören da zu den wenigen, die allgemeinverständlich philosophisch gesprochen haben, da geht es dann schnell durcheinander, was dann eigentlich diese Naturphänomene, die untersucht werden, was sie eigentlich sind. Letztlich, wenn es hart auf hart kommt, dann ist in der Physik weder von Gesetz gesprochen, noch davon, dass man irgendwas verstehen kann, sondern letztlich geht es um Observablen, und das Verhalten oder um die Verhältnisse, in denen Veränderungen zwischen unterschiedlichen Observablen auftreten. Und Observablen sind dann Abstraktionen. Das kann alles Mögliche sein, wobei Observable schon ausdrückt, dass es eigentlich unmöglich ist, etwas genau betrachten zu können. Und wir deswegen auch besser gar nicht weiter nachfragen, sondern etwas eine Observable nennen. Und dann meinen wir können es betrachten und dann können wir es im Verhältnis zu einer anderen Observablen betrachten. Das heißt, man gibt damit eigentlich zu, dass man damit überhaupt nichts weiter verstehen kann. Eine weitere Analogisierung mit den Naturwissenschaften, und darauf läuft die Sache mit den Observablen hinaus, Formalisierung der Vernunft und Reduzierung alles dessen, was man betrachtet, auf bloße formelle und mathematische Verhältnisse. Die ganze Geschichte der Naturwissenschaft ist ein einziger Prozess der Formalisierung. Die wird dann gern pragmatisch aufgefasst. Sie ist günstig und hilfreich zum Begreifen und zum Handhaben. Wenn ich einen formellen, knappen Ausdruck finde für Naturverhältnisse, dann kann ich sie leichter einsetzen. Also worauf das dann letztlich im Grunde alles hinausläuft, in der Physik zum Beispiel, sind formelle Formeln dafür, wie verschiedene sogenannte Observable aufeinander wirken, wobei die Absicht ist, dass man hier keine Vorstellung mehr von entwickelt, sondern tatsächlich rein formelle Verhältnisse hat, damit man die Exaktheit dieser formell beschriebenen Verhältnisse nicht verunreinigt durch seine eigene Vorstellung. Zum Teil lassen sich diese Dinge auch überhaupt nicht mehr vorstellen. Es geht dann manchmal um irgendwie 40 Seiten lange Gleichungen, also eine Gleichung, die über 40 Seiten lang ist. Und das ist sozusagen die Entwicklung, diese Formalisierung. Und irgendwie ist sie auch das Ziel, weil man soll sich da nicht mit Vorstellungen aufhalten. Und sie ist ein Stück weit auch die Folge, weil man kann es nicht mehr. Die Positivisten halten das für richtig. Es gibt aber gleichzeitig auch ein gewisses Problem. Und da wird dieser ganze Formalismus der Naturbetrachtung schon sehr eigenartig, weil dann festgestellt wird, dass die menschliche Kreativität eigentlich verloren geht, wenn die Vorstellung nicht mehr mitkommt. Aus diesem Grund, dass quasi die Kreativität erhalten bleiben soll, aus einem also pragmatischen Grund, wird dann wieder versucht, eine gewisse Vorstellung für formell beschriebene Verhältnisse zu entwickeln. Der Rest ist Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung. Die Naturbetrachtung dient nicht dazu, eine Vorstellung von der Natur zu liefern, sondern bloß formelle Ausdrücke, um sie benutzen zu können. Und wenn ich dann merke, dass die einfach zu leer werden und zu trocken und sie mir gar nicht mehr weiterhelfen, dann wird sozusagen Vorstellbarkeit von Naturphänomenen wiederum nur unter dem Prinzip des Pragmatismus wieder hineingebracht. Nur als Mittel. Zweck bleibt Beihilfe zur Produktivkraftsteigerung. Und so ist der ganze Fortschritt in den Wissenschaften und in der Technologie eh nur zur Beherrschung der Natur da. Also insofern heißt es, dass wir können nicht sagen, was die Natur ist, wir können nicht erklären, was sie ist, wir können nicht begreifen, wie sie sich verhält oder wieso. Wir können nur beschreiben, wie das, was wir beobachten, sich zueinander verhält. Und das ist tatsächlich der Rückzug auf die Wahrnehmungen, eigentlich dann auf das Subjektive, also weg von der objektiven Aussage. Die Analogie ist natürlich klar, also ich glaube, solange sich die Menschen das Verhältnis zur Natur nicht anders vorstellen können als eines, dem es um die Herrschaft über die Natur geht, solange werden sie auch sich das Verhältnis untereinander nicht anders vorstellen können als eine durch Herrschaft. Jede durch Herrschaft geordnete Gesellschaft wird immer irgendwie sich die Natur auch als eine zu unterwerfende vorstellen. Und andersrum, eine Gesellschaft, die sich diese Herrschaft abschaffen will, muss auch ein neues Naturbild entwickeln, was ohne Herrschaft auskommt, was die Natur eben nicht nur als Mittel zum Zweck betrachtet. Dann noch ein banales Beispiel, aber diese naturwissenschaftlichen Disziplinen sind ja genauso aufgeteilt wie auch sonstige gesellschaftliche Arbeit und isoliert. Und diese ganzen, was dann die Swing-Theorie und was da sonst alles passiert, das hängt völlig inkohärent, ist isoliert, geschieht nebeneinander. So, und das, um das nochmal kurz zu fassen. Nach dem Ende des bürgerlichen Materialismus mit den Franzosen könnte man mit Pannekoek sagen, da haben sich ein paar Überschätzungen, der Determinismus, ein paar Sachen wurden korrigiert. Es ist sogar so Sachen, die ich bei dem Physiker Schrödinger gefunden habe, kommt die Dialektik von Zufall und Notwendigkeit ins Spiel. Und das muss nicht unbedingt auf Positivismus hinauslaufen, denn das versucht er zu kritisieren. Und es geht eigentlich weg von einer Überhöhung des Determinismus und der Gesetzlichkeit. Was aber am Ende bleibt, ist dann eine Beschreibungsweise, die vorstellungsfeindlich ist, die nicht einmal Vorstellung hervorbringen will, die ein völlig inkohärentes Bild liefert, was letztlich eigentlich ja jeder Physiker, und wahrscheinlich gilt das für andere Naturwissenschaften genauso, die ihre Ausbildung durchlaufen, werden dabei desillusioniert. Und wenn sie vorher noch dachten, sie erfahren irgendwas über die Natur und sind neugierig, dann haben sie am Ende erfahren, dass man überhaupt nichts erfahren kann. Es läuft letztlich auf eine weitere Parallele hinaus. Also die finde ich noch schwieriger zu greifen, aber ich finde die nicht desto trotz eigentlich ziemlich relevant. Dieses inkohärente Naturbild, das ähnelt allzu sehr dem völlig inkohärenten Bild von der Ökonomie. Die menschliche Gesellschaft erscheint das irgendwie als etwas nicht Veränderbares, als irgendwie eine Vielzahl von kleinen Problemen, die man irgendwie sozialdemokratisch irgendwie angehen kann oder nicht angehen kann. Einen kohärenten Begriff dagegen zu stellen, dass sich all diese materiellen Probleme durch einen Schlag oder durch viele Schläge, aber jedenfalls verändern lassen, durch ein Umstürzen von Ökonomie und Herrschaft. Das erfordert fast eine gewisse Kühnheit, das zu fordern und entgegenzusetzen, gegen diese sozusagen Vielzahl von kleinen, unüberschaubaren Problemen,